Drüben hinterm Dorf steht ein Leiermann. Und mit starrem Finger dreht was kann. Mar Fuß auf dem Eise wankt hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer lieb. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer lieb. Keiner mein Herren, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Und seine Leier steht ihm nimmer still. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still.